12. Guten Abend, Herr Müller. Hier ist das Autohaus Reilich. Ihr Auto ist jetzt fertig. Sie können es morgen abholen. Wir haben von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am Nachmittag ist hier geschlossen. Fragen Sie bitte nach Herrn Schmedig. Sie können das Auto dann gleich mitnehmen. Guten Abend, Herr Müller. Hier ist das Autohaus Reilich. Ihr Auto ist jetzt fertig. Sie können es morgen abholen. Wir haben von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am Nachmittag ist hier geschlossen. Fragen Sie bitte nach Herrn Schmedig. Sie können das Auto dann gleich mitnehmen.